Wir stehen, Herr, vor dir, in deiner Nähe hier, an deinem Tisch bei Brot und Wein sollst du die Mitte sein. An deinem Tisch bei Brot und Wein sollst du die Mitte sein. Wir denken nun daran, was du für uns getan. Du gingst für uns nach Golgatha, aus Liebe dies geschah. Du gingst für uns nach Golgatha, aus Liebe dies geschah. Geschlagen und verhöhnt, mit Dornen noch gekrönt, so hängst du an dem Kreuzestamm, Herr Jesus, Gottes Lamm. So hängst du an dem Kreuzesstamm, Herr Jesus, Gottes Lamm. Der Mittag ward zur Nacht, als du zur Sünd gemacht, gequält von meiner Sündenlast, du still gelitten hast. Gequält von meiner Sündenlast, du still gelitten hast. Wir brechen nun das Brot, gedenken deiner Not. Als du am Kreuz dein Leben gabst, dich selbst für uns zerbrachst. Als du am Kreuz dein Leben gabst, dich selbst für uns zerbrachst. Am Kreuze floss dein Blut, das für uns Sühnung tut. Der Kelch erinnert uns daran, wir beten dankbar an. Der Kelch erinnert uns daran, wir beten dankbar an. Dein Lieben uns berührt, Anbetung dir gebührt. Genug ich niemals danken kann, Herr Jesus, Gottes Lamm. Genug ich niemals danken kann, Herr Jesus, Gottes Lamm.